Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, don't let anything that this world offers gratify your flesh. Lass nicht zu, dass irgendetwas, was diese Welt bietet, dein Fleisch befriedigt. Don't be drawn away by what the world has to offer you, because it's all lying. Lass dich nicht von dem, was die Welt zu bieten hat, in Versuchung führen, denn es ist alles Lüge. How can I say it's lying? Wie kann ich sagen, dass es Lüge ist? Because it offers you a satisfaction that only God can offer. Weil es eine Befriedigung verspricht, die nur Gott geben kann. And the Bible says that it's got nothing to do with the Father. Die Bibel sagt, dass es nichts mit dem Vater zu tun hat. And look at the third thing that John warns us about. Schauen wir uns die dritte Sache an, von der uns Johannes warnt. The obsession with status and importance. Die Besessenheit von Status und Wichtigkeit. This is something that is kind of scary. Das ist irgendwie beängstigend. Once we give in to this obsession of status and power, we are in trouble. Wenn wir dieser Besessenheit von Status und Macht nachgeben, sind wir in Schwierigkeiten. I've seen people in the world and I've seen people in the Christian world destroyed by that. Ich habe Menschen in der Welt und in der christlichen Welt gesehen, die dadurch zerstört wurden. How many Christians thought if they can have status, then they will have a great life. So viele Christen denken, dass sie ein großartiges Leben hätten, wenn sie nur den nötigen Status hätten. They can have importance in the church, then they will have made it. Wenn sie in der Gemeinde wichtig wären, dann hätten sie es geschafft. So now they do anything they can do, so that they can be on stage and have a microphone. Dann tun sie alles, um auf der Bühne zu stehen und ein Mikrofon zu haben. Or that they can have a leadership position within the church. Oder eine Führungsposition in der Gemeinde zu übernehmen. The whole hierarchy that we have created in the church has a lot to do with status and importance. Die gesamte Hierarchie, die wir in der Gemeinde geschaffen haben, hat viel mit Status und Wichtigkeit zu tun. But the Bible says that these things don't come from the Father. Aber die Bibel sagt, dass diese Dinge nicht vom Vater kommen. Didn't Jesus make it very clear that anybody who wants to be the greatest, that means to have the highest status? Hat Jesus nicht sehr deutlich gemacht, dass jeder, der der Größte sein will, das heißt, den höchsten Status haben will, he needs to be the servant of everybody? Der Diener alles sein muss? I have a feeling. Ich habe das Gefühl, that if people would really put this into practice and force it, wenn dies wirklich in die Praxis umgesetzt oder durchgesetzt würde, a lot of people who have a position in the church today would not want that position anymore. Würden viele, die heute eine Position in der Gemeinde innehaben, diese Position nicht mehr wollen. Let me explain this to you. Ich erkläre es dir. Jesus said, if you want to have the highest status, you have to serve everybody. Jesus sagt, wenn du den höchsten Status haben willst, musst du allen dienen. You imagine if you teach in the church. Stell dir vor, du lehrst in der Gemeinde. The higher a position you have, the deeper you have to bow down to serve everybody. Je höher deine Position ist, desto tiefer musst du dich bücken, um allen zu dienen. You've got to clean the bathrooms if you have a very high position in the church. Du musst die Toiletten putzen, wenn du eine sehr hohe Position in der Gemeinde hast. Because that's what serves everybody. Everybody needs to go to the bathroom. Weil das allen dient. Jeder muss auf die Toilette gehen. And the church, unfortunately, has copied the world in this aspect very much. Leider hat die Gemeinde in dieser Hinsicht viel von der Welt übernommen. As long as I can remember, I have disliked this whole idea of status and importance within the church. Solange ich mich erinnern kann, habe ich diese ganze Idee von Status und Wichtigkeit in der Gemeinde nicht gemocht. Before God, we are all equal. Vor Gott sind wir alle gleich. All of us are nothing without the grace of God and are new creations because of the grace of God. Wir alle sind nichts ohne die Gnade Gottes und wir alle sind neue Schöpfungen aufgrund der Gnade Gottes. So I would like you to do a little inventory of your own heart. Deshalb möchte ich, dass du eine kleine Bestandesaufnahme in deinem eigenen Herzen machst. Go and ask yourself and maybe ask the Holy Spirit if there is any desire for status and importance in your heart. Frage dich selbst und vielleicht auch den Heiligen Geist, ob es in deinem Herzen ein Verlangen nach Status und Wichtigkeit gibt. Ask yourself how happy you are if you're not seen and recognized by others. Frage dich selbst, wie glücklich du bist, wenn du von anderen nicht gesehen und anerkannt, gewürdigt wirst. If you always have to be recognized and acknowledged and seen, that means you have a desire for status and importance. Wenn du immer gesehen, anerkannt und wahrgenommen, beachtet werden musst, bedeutet es, dass du nach Status und Bedeutung strebst. I find it very interesting that he connects all of those things with the love of the Father. Ich finde es sehr interessant, dass Johannes all diese Dinge mit der Liebe des Vaters in Verbindung bringt. Because people who are truly satisfied in their hearts with how much the Father loves them. Denn Menschen, die in ihrem Herzen wirklich damit zufrieden sind, wie sehr der Vater sie liebt, they need no more status nor do they need power. Brauchen keinen Status mehr und auch keine Macht. They are happy to be passionate lovers of the Father, and the Father loves them passionately. Sie sind glücklich, leidenschaftliche Liebende des Vaters zu sein und dass der Vater sie leidenschaftlich liebt. I believe that before Jesus comes back, we will have a different church. Ich glaube, dass bevor Jesus wiederkommt, wir eine andere Gemeinde haben werden. We will have a church that simply walks in humility and passionate love to the bridegroom. Wir werden eine Gemeinde haben, die einfach in Demut und leidenschaftlicher Liebe zum Bräutigam wandelt. We're all are members of the same body and Jesus is the only one who has the possession. Wir sind alle Glieder desselben Leibes und Jesus ist der einzige, der eine Position innehat. Because he is the one who deserves the position, he laid down his life. Weil er derjenige ist, der die Position verdient. Er hat sein Leben hingegeben. So remember. Denk daran. That every time you see where people fight for status and importance. Jedes Mal, wenn du Menschen siehst, die um Status und Wichtigkeit kämpfen. The Bible teaches that this has to do with the system of this world and nothing to do with the Father. Dann lehrt die Bibel, hat dies mit dem System dieser Welt und nichts mit dem Vater zu tun. So my advice to you is distance yourself from this. Mein Rat an dich lautet also, distanziere dich davon. In attitude. In deiner Einstellung. But also in submission to those people who want status and importance. Aber auch in der Unterordnung unter jene Menschen, die Status und Wichtigkeit wollen. It's really sad. Es ist wirklich traurig. That in God's eyes we are very important, but we are not supposed to seek importance. Dass, obwohl wir in Gottes Augen bereits sehr wichtig sind, wir immer noch nach Wichtigkeit streben. And yet, so many Christians do. So viele Christen tun das. We want to be with the right people so that we can also be important. Wir wollen mit den richtigen Leuten zusammen sein, damit wir auch wichtig sind. We want to be connected with people who we consider very important so that we also have a status. Wir wollen mit Menschen verbunden sein, die wir für sehr wichtig halten, damit wir auch einen Status haben. I was sitting at a dinner table with some Christians. Ich saß mit einigen Christen am Esstisch. And this one person just kept going on and on and on. Und eine Person redete und redete und redete. Of all the important people in the Christian world that this person knew. Über all die wichtigen Leute in der christlichen Welt, die sie kennt. I've met this person, I've met that person, I know this person, I know the other person. Ich habe diese Person getroffen, ich habe jene Person getroffen, ich kenne diese Person, ich kenne jene Person. And they were all, you know, important people of status in the Christian world. Alle waren wichtige Personen mit Rang und Namen in der christlichen Welt. And finally I said, schließlich sagte ich, I know Jesus. Ich kenne Jesus. That ended the conversation. Damit war das Gespräch beendet. I just think we need to come back to the simplicity that God has given us important. We don't need to chase it anymore. Ich denke, dass wir zu der Einfachheit zurückkehren müssen, dass Gott uns Bedeutung gegeben hat und wir müssen ihr nicht mehr hinterherjagen. Let's be part of a church that is not like this world. Lass uns Teil einer Gemeinde sein, die nicht wie diese Welt ist. See you tomorrow. Bis morgen.